no scruples. They're corrupt and immoral. Herzlich willkommen zum Sunday Service. Wieder mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik und diesmal auch mit einem Jingle davor. Letzte Woche habe ich ihn doch tatsächlich vergessen. Nicht, weil ich irgendwie nicht dran gedacht habe oder den vergessen habe zu Hause, sondern einfach irgendwie nicht reingemacht, nicht einen Regler hochgezogen und fiel mir erst ein am Ende der Sendung, als ich alles zusammengepackt habe, dachte ich, der Jingle, der liegt hier doch noch. Hast du ihn gar nicht benutzt? Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Aber egal, das kommt dann auch mal vor innerhalb von vielen, vielen Jahren. Aber ist ja auch eigentlich ziemlich egal, ne, ob der läuft oder nicht. Ihr wisst ja so, dass hier der Sunday Service ist. Und gerade eben hörten wir die Supreme Cuts, die Anfang 2014 mit Divine Ecstasy ein schönes Album rausbringen werden. Da gibt es schon mal zwei Tracks draus ausgekoppelt. Eben gerade der Song Envision. An den Vocals war eine gewisse Jenny Linek zu hören. Die kennt ihr alle als Sängerin von Polisar. Heute in der Sendung gibt es ganz viel Psychedelic-Musik aus England aus den 60er und 70er Jahren von einer Compilation, die heißt Love, Poetry and Revolution. Eine Dreifach-CD-Box, die ganz, ganz grandios ist. Außerdem gibt es die neue Single von Breton, die neuen Alben von Toy, von Sumi und außerdem Musik von Kurt Weill and the Violators und von Prefab Sprout. Und mal so einige zu nennen, die heute hier so zu hören sein werden. Weiter geht's hier mit Velojet. Das war ein Track von Velojet, die Band aus Österreich, hat gerade eben mit Panorama eine sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht. Ihr viertes Album inzwischen mit dem großen Hang zum Pop und zum 60s und auch ein bisschen Bombast-Sound manchmal dabei. Das klingt extrem gut, aber deshalb auch letzte Woche ihr Album der Woche, Velojet mit Panorama. Wer für so einen Sound ein Ohr hat, sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Ich bin übrigens ziemlich erkältet, das heißt, wenn ich mal irgendwie hier ins Mikro rein niesen sollte oder sonst irgendwie vielleicht meine Stimme versagt, dann liegt es daran, dass mich seit Wochen, nicht seit Tagen, würde ich eher sagen, die Bazillen quälen und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich den Kram loswerden soll. Heiße Tees bringt's nicht ich und keine Ahnung, im Bett liegen bleiben ist natürlich auch irgendwie uncool. Mal schauen, wie es noch so weitergeht mit mir hier in der Sendung. Ich hoffe, ich überstehe sie. Also ich werde weniger reden, dafür mehr Musik spielen, zum Beispiel hier Arcade Fire mit einem Track von ihrem neuesten Album Reflector, der heißt You Already Know. We have fabulous music for the fantastic Arcade Fire! Move so fast. You've stopped to ask. Ja, Arcade Fire waren das. You already know. Ihr neuestes Album Reflector wurde ja produziert von James Murphy vom LCD Sound System. Das kann man bei dem Intro und auch bei dem Outro, gerade eben bei dem Track, sehr gut hören. Und ansonsten auch natürlich die Songs schon ziemlich stark von ihm beeinflusst, ohne dass es jetzt zu sehr raushängen lässt, dass er mit im Studio dabei war. Aber auf jeden Fall hat er der Band in einer neuen Frische verholfen und die Platte, die neue, auch wirklich extrem gut, muss ich sagen. Hab jetzt ein paar Mal öfters gehört und je mehr ich sie höre, desto besser gefällt sie mir, und das sind in der Regel auch die besseren Platten, die man ja auch vielleicht noch ein paar Jahren irgendwie hören mag und nicht dann irgendwie denkt so, oh mein Gott, was für eine olle Kamelle. Eine olle Kamelle, nicht wirklich, aber schon ziemlich alt wäre geworden, Fela Kuti im Oktober, nämlich 75, wenn ich schon längst gestorben wäre. Zu diesem Anlass gibt es eine Compilation, Red Hot and Fela heißt die, zusammengestellt von der Red Hot Organization, die ihre Gewinne ja für AIDS-Projekte stiftet. Und darauf gibt es 13 Tracks, die im Original von Fela Kuti stammen, die hier nochmal nur interpretiert werden von bekannten Leuten wie Tune Yards, Questlove von den Roots ist dabei, oder auch Tony Allen, sein alter Wegbegleiter. Hier gibt es einen Track von, für mich zumindest, unbekannten Künstlern namens Superhuman Happiness. Track heißt It. Long time ago, African man, you know they carry shit. Passi, passi, pipi, pipi, pi, passi, passi, onda, onda, passi, passi, inside. Das Original hier von diesem Track It stammt von Fela Kuti, dem King des Afro Beats. Hier die Coverversion von Superhuman Happiness und die könnt ihr hören auf der Compilation Red Hot and Fela, eine Compilation zum 75. Geburtstag von Fela Kuti, übrigens 97 in Lagos starb. Und ja, bekanntermaßen ja aus Nigeria kommt, aus Nigeria auch der nächste Künstler William Oneyabor. Der hat Ende der 70er, Anfang der 80er 8 Alben aufgenommen, die, glaube ich, ziemlich nicht so bekannt sind, zumindest wie Fela Kuti, die aber trotzdem auch ziemlich bemerkenswert sind. Es gibt eine Compilation von seinen besten Tracks. Who is William Oneyabor heißt diese und hier der Track Good Name. versions? Do you have your versions? Then no money, no money, no money, no money, no money. You should buy your name. I have my conscience, I have my conscience. And no money, no money, no money, no money, no money. Can buy my name. Good name is better. Better than silver and gold. Yeah. Sunday Service und ich spiele heute nur noch Musik, die mindestens 7 Minuten lang ist, einfach um meine Stimme ein bisschen zu schonen. Da halt es gerade schon ziemlich stark, aber egal. Gerade eben war das Kurt Weill, der Musiker aus New York, hat ja gerade eben erst im Frühjahr mit Walking on a Pretty Days eine sehr schöne Platte veröffentlicht. Jetzt legt er nach mit einer EP. It's a big world out there and I'm scared heißt diese. Darauf gibt's ein paar Songs, die man schon vom letzten Album kennt, die nochmal in neuen Versionen hier drauf sind. Aber auch ein paar neuere Tracks, zum Beispiel eben gerade der Track Feel My Pain. Breton sind eine Band aus London, die haben vor gut 1,5 Jahren mit Other People's Problems eine großartige Debütplatte vorgelegt. Die 5 aus London melden sich dann 2014 zurück mit einer neuen Platte. Hier schon mal vor euch vorweg eine Kostprobe. Die neueste Single, Got Well Soon von Breton. If ever a likeness had you scraping the pockets of air, whatever you like when you came in, whatever you use, whatever you choose, whatever your acronym. You're home. found out again. Breton mit Gut Well Soon. War nicht so aufregend, wie ich die älteren Tracks in Erinnerung habe von ihrem Debütalbum Other People's Problems. Aber vielleicht ist es erstmal nur ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Album, dessen Titel ich noch nicht weiß. Ich weiß auch, dass es irgendwann im Februar 2014 rauskommen wird. Vielleicht ja auch ein neuer Sound, weil Breton ihr Studio verlassen mussten in London. Das Gebäude wurde abgerissen, um für irgendwelche Luxus-Apartments Platz zu machen. Und sie sind nach Berlin gegangen und haben dort ihre neue Platte aufgenommen. Vielleicht hätte das auch einen leichten Einfluss auf den Sound gehabt, der dann dort zu hören sein wird. Die Band als nächstes heißt No Joy, kommen aus Montreal, aus Kanada und haben auch früh im Frühjahr, ähnlich wie Kurt Weill, ein Album veröffentlicht. Wait to Pleasure heißt das und jetzt legen sie mit einer EP nach mit dem Titel Pastel and Pass Out. Davon hier der Track Starchild is Dead. Wogen, geschwängerter Shoegazer-Sound. Das waren No Joy, der Track gerade eben, Star Child is Dead, von ihrer EP, die da heißt Pastel and Passed Out. Pass Out würde so eine Band klingen ohne Effektgeräte? Wahrscheinlich ganz, ganz anders. Effektgeräte gegen brauchen überhaupt nicht. Paddy McAloon und seine Band Prefab Sprout. Band ist gut, er ist eigentlich nur noch alleine. Die Band, der Rest hat sich inzwischen verabschiedet oder er hat sich von denen verabschiedet, glaube ich eher dem. So muss man das sehen. Prefab Sprout sind mit Crimson Red mit einem großartigen neuen Album zurück. Hier der Track Devil Came a Calling. Devil Came a Calling. Das war ein Prefab Sprout. Die neue Platte Crimson Red ist wirklich extrem gut geworden auch. Aber ich kann verstehen, wenn man mit dieser Band nicht viel anfangen kann, wenn man nicht die alten Platten aus den 80ern kennt. Also Alben wie Steve McQueen oder Swoon oder was gab es da noch? Protest Songs, die drei Alben im Schrank stehen zu haben und auswendig kennen und dann die neue hören. Das ist großartig. Weil mit der neuen Anfang, glaube ich, das ist dann vielleicht schon ein Tick schwieriger. Von daher gebe ich euch den Tipp. Taucht mal ein in die alten, frühen Songs von Prefab Sprout, wenn ihr die Sachen nicht kennen solltet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Pop No Name ist ein Künstler namens Jens Uwe Bayer. Der hat in Köln seine Zelte aufgeschlagen und gerade mit 50 Degree eine neue Platte veröffentlicht. Hier kommt Pop No Name mit Talking Silence. Oh, rumors fire drifts away. I feel the attempt to warm my bones. Scarce of the signs of child's play. This cold is useless without the snow when I'm on the road. Bound for home, back to what I know, back to Idaho. There's a river tumbling down the mountainside. I can feel the north wind blow through the trees and over to the other side, carry me down to the valley below. And I'm on the road, bound for home, back to what I know, back to Idaho. My shoes succumb to the miles. My ragged clothes left frayed and torn. Amidst the solitude and silence, under snow-capped peaks where I was born. And I'm on my own, but I'm finally home. Never more to roam.